Aber der kann nicht. Der hat eine Geschwindigkeit. Also einen geschwollenen Mund. Ja, mein Papa ist in ein Wirtshaus gegangen und da hat er eine Rafferei angefangen. Dann hat er gesagt, wer sich traut, der soll herhauen. Und dann hat er einen Schnäuzer gemacht. Und der Papa ist schon unter den Tisch gegangen. Dann hat der Papa gesagt, was war denn das? Ja, hat er gesagt, da schaust, das war Karate aus Japan. Und auf einmal hat es wieder einen Schnäuzer gemacht. Da ist aber der andere unter den Tisch gegangen. Hat er gesagt, was war denn das jetzt? Ja, hat mein Papa gesagt, das war auch aus Japan. Mein Wohnheber von Toyota. Ich freue mich alle Tage auf Schule gehen. Weil wir so eine schöne Lehrerin haben. Eine klasse Lehrerin. Meine Lehrerin, die ist spitze. Ja, die ist spitze. Zu mir hat sie gesagt, Friedi hat sie gesagt. Du hast ja eine kleine Schwester bekommen. Wie geht's denn der? Hab ich gesagt, derer geht's gut. Wir brauchen nur mehr 2 Raten der Hebammen zahlen, dann gehört sie uns. Gesagt, mein Gott, sagt sie, Friedi, du bist ein kleiner Dummkopf. Und warum bist du ein kleiner Dummkopf? Habe ich gesagt, das weiß ich eh, weil ich noch nicht so groß bin wie sie. Und was das und weißt du was? Gestern, da haben wir einen Aufsatz geschrieben und da habe ich einen Fleck gekriegt. Ja, weil er zu kurz war. Unsere Lehrerin hat gesagt, wir sollen einen Aufsatz schreiben, wo 3 Blumen vorkommen. Und ich habe nur einen Satz geschrieben. Aber da sind die 3 Blumen vorkommen. Ich habe geschrieben, mein Papa ist schon wieder einmal mit einem Fetzen heimgekommen. Er war im Gasthaus zu den 3 Nelken. Der Reiter Franzi hat aber auch einen Fleck gekriegt. Ja, weil die Lehrerin hat ihn gefragt, hat sie gesagt, Franzi, was ist ein Sattelschlepper? Und was das dir gesagt hat? Ein Sattelschlepper ist ein Cowboy, den es raushin worden ist. Aber gestern, da haben wir einen Wirbel gehabt. In der Schule. Der Meierhofer, den kennst du eh. Was ist den dicken Meierhofer? Der ist dahergekommen, der hat so ein Gesicht gehabt. Und da hat die Lehrerin gesagt, Meierhofer, warum hast denn du so eine geschwollene Backe? Ja, sag ich, kann nichts dafür. Ich hab da einen Herrn gefragt, wo da die sexy Bar zum großen Busen ist. Und der hat mir gleich eine aufgelegt. Bim! Hat ihm die Lehrerin auch eine geduscht. Jetzt wird's mir zu viel, hat der Meierhofer geschrien. Ich kann ja nichts dafür. Ich soll ja nur für meinen Vater den Schirm holen. Ja, weil sein Vater hat ihn dort vergessen. Aber das war unseren Freundin Lehrerin aber peinlich. Hat sie gesagt, Meierhofer, sei mal wieder gut. Dafür führe ich dich mit meinem Auto hin. Und so halt. Und nach der Schule, da ist sie aber blödert mit dem Meierhofer. Aber weit ist sie nicht gekommen, ist schon ein Polizist da gestanden. Halt! Sie hat zu der Lehrerin gesagt, Wie können Sie mit 80 so daherblädern? Um Gottes Willen, hat unsere Fräulein Lehrerin gesagt. Was heißt 80? So alt macht mich nur mein Hut. In Naturkunde bin ich jetzt auch schlecht. Ja, weil die Lehrerin hat gesagt, Fredi hat sie gesagt. Was weißt du für ein seltsames Organ am menschlichen Körper? Hab ich gesagt, da weiß ich eins. Und dieses Organ ist die Nase. Weil die Nase, das ist ganz komisch. Schau mal, die Nase hat die Wurzel oben, die Flügel hat sie unten und den Rücken hat sie vorn. Und da habe ich schon wieder einen Fleck gekriegt. Und dann hat sie gesagt, liebe Kinder, wer weiß einen Schüttelreim? Und ich habe gesagt, bitte, ich weiß einen. Da sagt sie, dann sag ihn. Ja, und dann habe ich gesagt, der Hund. Der Hund, der konnte nicht schlafen in Schlafwagen, weil die Koffer auf seinen Schwaf lagen. Warum haben Sie das gleich gekannt? Ja, sogar ihr Trauteln, ihr haltet euch den Revolver verkehrt, einer! In der Schule haben wir oft eine Gaude. Was hast du da mal? Da darf man oft Witze erzählen. Kennst du denn schon, wie der an den Himmel gekommen ist? Was? Da ist an den Himmel gekommen und der hat so viel gelacht. Und da hat der Petrus gesagt, du gib mir Ruhe. Da herum, da gibt's kein Lachen. Von wo kommst denn du? Ja, hat er gesagt, ich muss ja lachen. Ich komme direkt vom Krankenhaus. Die Trauteln operieren mich noch einmal und ich bin schon eine halbe Stunde da. Und in Afrika, weißt du, da sind ja noch Neger. Die haben einen Weißen gefangen, den hat der Hubert erzählt. Die haben einen Weißen gefangen. Und bevor sie ihn fressen, haben sie gesagt, du hast noch einen Wunsch offen. Ja, sagt der Weiße, ein 100er Nagel will ich haben. Und dann haben sie ihm einen 100er Nagel gegeben. Der hat den Nagel genommen und hat sie ihm im Bauch reingestessen. Und hat gesagt, ihr Hundling, aus mir werdet ihr kein Trommel machen. In Lech am Adelberg, da ist ein Wunder geschehen. Die Tiere haben untereinander zum Rennen angefangen. Auf einmal ist ein Schnecken. Aber der Herr grint. Hat das Eichkatzel gesagt, warum rennst denn du? Ja, sagt die Schnecke, du bist schon blöd. Weißt du nicht, dass da der Finanzminister immer Urlaub macht? Ja, und warum rennst denn du da, sagt das Eichkatzel. Ja, sagt die Schnecke, ich habe ja ein Haus. Hat das Eichkatzel gesagt, da bin ich auch dahin. Und ist am Baum aufgekupft. Da renne ich, ich habe ja einen Bötz. Aber den kennst du bestimmt noch nicht. Da ist ein Besoffener zum Standesamt gekommen. Und dann hat er gesagt, grüß Gott, meine Herren. Ich möchte gern meine Zwillinge anmelden. Hat er gesagt, warum sagen Sie, meine Herren? Ich bin ja allein da. Um Gottes Willen hat er gesagt, warten Sie. Da schaue ich noch mal ins Wagerlein, ob dort auch noch einer liegt. Franzi, mein Freund, der hat zur Lehrerin gesagt, bitte Frau Lehrerin, ich habe 100 Schilling gefunden. Und da hat die Lehrerin gesagt, bist du wohl sicher, dass du diese 100 Schilling gefunden hast? Ja, sogar, da bin ich ganz sicher, weil wir gesehen, wie es den Herrn von der Taschen rausgefallen sind. Was heißt der Hubert, der kommt immer so spät in die Schule. Und gestern haben wir so einen Wirbel gehabt. Da hat er gesagt, er hat nicht früher kommen können, weil sein Papa, der war bald hingewesen. Habe ich gesagt, rein nicht so einen Blödsinn. Ja, sogar, der war beim Milch trinken, war er bald hingewesen. Sag ich, mein, du redest am Blödsinn. Wie kann er denn beim Milch trinken hin sein? Hat er einen Rehm geschluckt oder was? Nein, sogar! Mitten unterm Trinken hat sie die Kuh niedergelegt! Zu meinem Papa habe ich gesagt: Du Papa, wir haben ein Fremdwort durchgenommen. Was heißt denn eigentlich Fusionierung? Hat er gesagt, du bist ja noch zu klein. Aber ich werde ein Beispiel sagen. Da sagt die Henne zum Schwein, pass auf, wir fusionieren uns. Wir machen eine Firma. Ich gebe die Eier her, sagt die Henne, und du in Schinken. Da hat das Schwein gesagt, du Luder, du. Wenn du die Eier hergibst, du lebst ja. Aber wenn ich in Schinken hergib, dann bin ich auch hin. Na ja, sagt die Henne, bei einer Fusionierung ist immer auch einer hin. Das ist auch ein Kärntner. Ein Messer. Sagt sie, das heißt nicht Messer, sondern Messer. Wie heißt das? Hat er gesagt, ein Messer. Ist in Ordnung, Strafaufgabe, und morgen wirst du mir das noch einmal sagen. Und am nächsten Tag ist er gekommen, der Martin. Hat sie gesagt, wie heißt das? Sagt der Martin, ein Messer. Brav, hat unsere Lehrerin gesagt. Siehst, wenn man trainiert, dann geht's leid besser. Und ich habe die Frau Lehrerin gesagt, habe ich gesagt, Frau Lehrerin, was ist das? Wenn ein Burgenländer nach Kärnten zirkt, hat sie gesagt, das weiß ich nicht. Habe ich gesagt, das ist ganz einfach. Dann ist im Burgenland ein Maurer weniger und in Kärnten um ein Ingenieur mehr. Und das ist, und da ist unsere Lehrerin so zornig geworden, hat sie gesagt, du blöder Bub, und dass du es weißt, auf deinen letzten Aufsatz hast du sowieso einen Fleck bekommen. Da habe ich gesagt, da wird aber mein Papa einen Zorn haben. Sagt sie, was hat denn das mit deinem Papa zu tun? Sag ich, der hat ihn ja geschrieben. Ich fahre alle Tage mit dem Radl in die Schule. Und mein Freund, der Huber Franzi, der fährt auch mit. Und da fahren wir mit dem Radl und so halt. Aber der Franzi ist so ein schlimmer Bub. Der hat gesagt, was das, Fredi, hat er gesagt. Jetzt pflanzen wir den Dankwart. Und so halt. Und da sind wir zugefahren mit dem Radl. Und was ist der Franzi gemacht hat? Der hat gesagt, grüß Gott, Herr Dankwart, bitte, schauen Sie mir jetzt beim Radl Luft nach und dann Öltanz kontrollieren. Und in Wasserstand, die geht dabei bei Ihnen ins Klo. Aber der Dankwart, der hat gar nichts gesagt. Nur wie der Franzi vom Klo rausgekommen ist, hat er einen Tritt in den Hintern reingegeben und hat gesagt, entschuldigen der Herr, in der Kofferraumdeckel war offen. Papa, der hat zu mir gesagt, Friede, hat er gesagt, du schönes Kind. Das kann man zu dir nicht sagen. Weil du kein Kind mehr bist. Friede, hat er gesagt, du schönes Kind, wo hast denn du dein Zeugnis? Und ich hab gesagt, Papa, brauchst eh keine Angst haben. Ich hab mein Zeugnis in Huber glichen. Der möchte gern seine Eltern schrecken. Und dann hab ich gesagt, weißt du was, Papa? Der Huber, der was neben mir in der Klasse sitzt, der ist sitzen blieb. Und da hat mein Papa gesagt, das wundert mich nicht, dass der Bub sitzen blieb ist. Weil dein sein Vater kenn ich eh. Dein sein Vater ist der größte Trottel, den es gibt. Hab ich gesagt, Papa, ich muss dir noch was sagen. Ich bin auch sitzen blieb. Und dann habe ich das Zeugnis gebracht, aber da ist der Wirbel losgegangen. Da hat er zu mir gesagt, du Lassbub, dieses Zeugnis, das verdient aber Schläge. Habe ich gesagt, du Papa, das ist aber wahr. Komm, geh mit, ich zeig dir, wo der Lehrer wohnt. Sonst ist unsere Lehrerin aber schon spitze. Das letzte Mal haben wir einen Ausflug gemacht und da hat sie gesagt, liebe Kinder, wir werden uns jetzt einmal ganz natürlich ernähren. Verstehen, in der Steiermark, da gibt es ja noch viel Gas. Und da hat unsere Fräulein-Lehrerin gesagt, jedes Kind legt sich unter eine Geiß, haben wir's? Und da haben wir uns alle unter Geiß reingelegt. Und dann hat sie gesagt, und jetzt auf mein Kommando. Sitze! Vorsichtig in die Hand nehmen von der Geiß. Und jetzt hat sie gesagt, die Sitze langsam, aber ganz langsam in den Mund einführen, aber nicht zusammenbeißen. Und jetzt auf mein Kommando, saug, schluck, saug, schluck, saug, schluck, saug, schluck. Du Huber, hat sie gesagt, du Lassbub, ich hab gesagt, saug, schluck und nicht saug, spuck. Und der Huber hat gesagt, Frau Lehrerin, saugen tue ich eh, aber schlicken kann ich nie. Ich habe ja einen Grasbock erwischt. Natürlich den lieben Gott. Gewonnen! hat der Herr Pfarrer gesagt. Aber du, die kenn ich ja gar nicht. Wie heißt denn du? Hat er gesagt, Isaac Morgenstern. Sagt er, von wo bist denn du her? Ja, sagt der Morgenstern, ich bin von der Nebenklasse. Und da haben sie mir gesagt, bei Ihnen kann man was verdienen. Mein Papa, der hat jetzt Geburtstag. Und so halt. Und da habe ich gesagt, lieber Papa, ich wünsche dir zum Geburtstag alles Gute. Da hat er gesagt, was ist, Freddy? Ich wünsche mir von dir, dass du zu meinem Geburtstag wünsche ich mir das, dass du ein braver Schüler wirst. Habe ich gesagt, Papa, das geht nicht mehr. Ich hab da ja schon einen Selbstbinder gekauft. Und dann habe ich zu unserem Papa gesagt, du Papa, unser Herr Direktor, der Schuldirektor, der geht auch in Pension. Was macht man denn eigentlich? Was macht man denn eigentlich in der Pension? Ja, sag ich, das ist verschieden. Schau, die Italiener, wenn die in Pension gehen, die schaukeln ihre Enkelkinder und trinken ihren Chianti. Wenn ein Franzose in Pension geht, der trinkt seinen Cognac. Wenn ein Engländer in Pension geht, der reitet und trinkt seinen Whisky. Und wenn ein Österreicher in Pension geht, der nimmt Herztropfen und schöpft weiter. Und unsere Mama, die hat zugehört. Die hat aber eine Freude gehabt. Hat sie gesagt, das freut mich aber, dass ihr euch heute so gut unterhalten könnt. Red's noch weiter, hat die Mama gesagt. Ich gehe dabei zum Damenschneider. Und da habe ich gesagt, Mama, um Gottes Willen, pass auf. Hinter mir sitzt in der Schule einer, denn sein Vater ist Sauschneider. Denn sind schon ein paar hinbohren. Dann habe ich meinen Papa gefragt, dann haben wir uns weiter unterhalten. Dann habe ich gesagt, du Papa, unser Herr Direktor ist ein Vegetarier. Was ist denn das? Ja, hat er gesagt, das ist ein Mensch, der kein Fleisch frisst. Habe ich gesagt, du, der Direktor, der wird direkt einmal eine Freude haben, wenn er ins Groß beißt. Der Papa hat gesagt, was zu meinem Geburtstag? Da kaufe ich euch alle miteinander eine halbe die Sau. Hab ich gesagt, Papa, eine halbe die Sau ist ja ein Blödsinn. Die fällt uns in den Stall draußen ja alle um. Wir sind dann aber trotzdem einkaufen gegangen und meine Schwester hat gesagt, Freddy, und zum Papa hat sie auch gesagt, ihr geht's jetzt einkaufen, bitte, nehmt's mir 3 Stück heiße Höschen mit. Und da hat der Opa zugehört und dann hat er gesagt, hallo, nehmt's mir auch 1 Stück heißes Höschen mit. Weil die Oma hat eh alle so einen kalten Popo. Der Papa und ich sind dann einkaufen gegangen. Und dann ist ein Herr dahergekommen. Und ich hab gesagt, grüß Gott, Herr Seidner. Sagt der Papa, von wo kennst denn du den? Wer ist denn das? Da habe ich gesagt, das ist ein Herr von der Umweltverschmutzung. Sag, wie kommst du denn auf so einen Blödsinn? Sag ich, das ist kein Blödsinn. Immer wenn du auf der Schicht bist, kommt der Herr zur Mama und fragt, ob die Luft rein ist. Ja, diese Reinheit, die ist wichtig. Drum bin ich auch so ein schönes Kind. Meine Lehrerin, die ist direkt verliebt in mich. Die hat in ihrem Schlafzimmer ein Bild von mir. Ja, meine Lehrerin, die ist eben spitze.